Cybrex Radio. Cybrex Radio, strictly get funky. Cybrex. So West Bam, yeah. Ihr seid ihr immer noch genau richtig beim Cybrex Nexus hier auf 92,5. Es läuft immer noch der DJ Westbam live mitgeschnitten im Membranclub in Schlanstedt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Mehr Infos zum Programm zu den DJs findet ihr wie immer auf cybrex.de. Das Wort auf HBB 92.5. Thank you. Cybrix in Eagle Nord auf 92.5 KBB. what, what the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck? Bricks in the mix. We'll be right back. Cybrix Radio in Kairo. www.cybrix.de. Cybricks in Moskau. www.cybricks.de. We'll be right back. the sound. You are listening to Cybrix Radio.